Und der fand das so widerlich, ja, dass er aufgehört hat damit. Das hat er sich abgewendet. Also. Ja, also ich weiß nicht, bei ihr hier, sie ist also nicht aggressiv. Nein, aber ist lieb, ja. Ja. Aber zu Hause, wie sie das Alltag, wenn ich sage, nicht super, dann hat gar keinen Sinn. Jetzt nicht versucht, nicht gar nicht an mir, meine Konsequenzen. Man kennt das doch. Ja, Papa. Wobei bei mir ist so, wenn mir der Kabel platzt und ich sage, okay, dann kann man gut, dann geht es. Eingezogener Stand. Dann geht sie meistens an ihr Fressen und futtert ganz demonstrativ. Sie stellt sie ihr Futter vor mir hin. Ja. Ne? Ja. Ganz demonstrativ. Wir sind dann am Kauen zu mir. Ne? So, Papa. Häuschen. Jetzt muss Mathilda gehen. Die dann halt auch. Ne? Die ist ausgelassen. Ja, spielen. Ja. Ich wollte früh. Dann hat sie überlegt, wie ich auf dem Ring. Da könntest du aber mitnehmen, dann sitzt sie auch ganz klar. Ja, das kann ich mit meinen zum Beispiel nicht. Also die lassen ich mir schon aus der. Was ist das denn, Papa? Süß. Hättest du da ein Schwänzchen? Ich mache das immer noch. Ich wünsche dir noch ein Schwänzchen. Werde ich vielleicht mal morgen machen. Ich komme da ja auch nicht zu. Deswegen, ich hab hier einen halben Tag frei, den anderen halben Tag nur frei genommen. Ich habe gesagt, Leute, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Wie heißt du, Mathilda? Mathilda. Mathilda, komm. Komm hier mal mit. Komm. Immer mit.